TKKG Junior, Folge 8. Der verborgene Schatz. Karl hat von seinem Bruder eine Metallsonde geschenkt bekommen. TKKG wollen damit im Preußenpark sofort auf Schatzsuche gehen. Werden sie tatsächlich etwas finden? Und wer sind die beiden seltsamen Gestalten, die im Gebüsch auf der Lauer liegen? Und führt das Loch in der Erde wirklich in eine Räuberhöhle? TKKG, hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Und Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi Sauerlich. Wie viel er naschen kann, ist sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cockerspaniel Oscar. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Wir kennen alle Tricks und haben ihn raus im Dreh. Zusammen sind wir TKKG. Mann, ist das heiß. Ich zerfließe. Gut, dass ich keine Schokolade mitgenommen habe. Die wäre jetzt Kakao. Ach, Willi, wie schön. Grüß dich. Du willst bestimmt Karl abholen. Tag, Frau Vierstein. Bin ein bisschen spät, sorry. Ach, das hat er, glaube ich, noch gar nicht bemerkt. Er ist hinten im Garten und probiert seine neue Metallsonde aus. Komm rein. Eine Metallsonde? Was macht man damit? Man sucht Gegenstände aus Metall, die in der Erde vergraben sind. Hat sein ältester Bruder ihm vermacht. Also sowas wie ein Schatzsuchgerät. So könnte man es auch nennen, obwohl es natürlich ziemlich unwahrscheinlich ist, einen echten Schatz zu finden. Aber wer weiß, Karl ist sich jedenfalls ziemlich sicher, auf einer brandheißen Spur zu sein. Cool, da will ich mitmachen. Ins Freibad gehen können wir immer noch. Da ist es jetzt viel zu voll. Tja, es ist die letzte Woche der Sommerferien, da sind die meisten aus dem Urlaub zurück. Ihr ja auch. Wie war's denn in den USA? Ach, super! Ich wäre gern noch länger geblieben. Also wir waren nur 2 Wochen an der Ostsee. Das reicht uns. Wo hast du Tim und Gabi gelassen? Tim ist beim Judo und Gabi beim Schwimmtraining. Die haben demnächst Wettkämpfe. Ach, dann grüß sie mal schön, wenn du sie siehst. Klar, mach ich. Magst du was trinken? Gern ein Wasser. Sehr gut. Mein Mann sagt immer, man muss der Dehydrierung vorbeugen. Das ist das A und O. Was? Man soll einfach aufpassen, dass man nicht austrocknet. Aha. Geh ruhig schon raus. Das Wasser stelle ich dir dann auf den Terrassentisch. Okay, danke. Im Garten der Viersteins ging Karl auf dem Rasen auf und ab und bewegte die Metallsonde knapp über dem Gras hin und her. Das Gerät bestand aus einem Kunststoffstab mit einer handygroßen Digitalanzeige am oberen Ende und einem kreisrunden Teil am unteren, das an ein kleines Autolenkrad erinnerte. Hier auch nicht. Oh, Menno, wo ist das blöde Ding denn? Hey Karl, was geht? Hast du schon was gefunden? Nicht wirklich. Eine alte Schraube und ein verrostetes 2-Euro-Stück. Sonst nichts. Deine Mutter sagte was von einer brandheißen Spur. Naja, mein ältester Bruder meint, hier im Garten soll irgendwo ein Säbel vergraben sein. Was denn für ein Säbel? Aus dem Zweiten Weltkrieg. Muss zu irgendeiner Militäruniform gehört haben. Und warum liegt der bei euch im Garten? Der Mann, der vor uns in diesem Haus gewohnt hat, soll ihn hier verbuddelt haben. Also, manchmal machen Leute komische Sachen. Und woran merkst du, ob da was vergraben liegt? Daran, dass die Metallsonde ein Signal von sich gibt. Hä? Ah, meinst du so eins? Bingo. Hier drunter liegt 100%ig Metall. So, na dann mal los. Los womit? Mit Graben. Genau hier. Mit den Händen? Mit einem Klappspaten natürlich. Den hat mein Bruder mir auch vermacht. Liegt da vorne. Holst du ihn her? Klar. Sag mal, heißt vermacht eigentlich geschenkt? Sagen wir mal, Gregor hat mir die komplette Ausrüstung bis auf Weiteres ausgeliehen. Ah. Bis er den Kram irgendwann wieder braucht. Da ist noch viel mehr dabei. Cool. Hier. Und jetzt? Graben wir. Oh. Aber vorsichtig, damit wir unseren Fund nicht beschädigen. Also, den Rasen beschädigen wir auf jeden Fall. Ist das für deine Eltern okay? Ach, die sind total geschmeidig. Außerdem findet man nicht alle Tage einen Schatz im eigenen Garten. Stimmt auch wieder. Also los. Ja, und noch einen. So. Karl, bist du verrückt geworden? Oh. Was machst du denn da mit unserem Rasen? Klingt aber nicht sehr geschmeidig. Ich glaube, ich habe den Säbel gefunden, Papa. Was denn für einen Säbel? Den unser Vorbesitzer hier vergraben hat. Hat Gregor doch erzählt. Ach, dein Bruder hat dich auf den Arm genommen. In unserem Garten gibt's keine Säbel. Also schaufelt das Loch bitte wieder zu, ja? Und geht woanders auf Schatzsuche. Sagtest du nicht, deine Eltern... Waren sie bis eben auch. Was ist denn hier los? Könnt ihr mal aufhören zu schreien? Was sollen denn die Nachbarn sagen? Papa hat sich aufgeregt, weil ich ein Loch in den Rasen gebuddelt habe. Du hast was? Oh, Karl, muss das denn sein? Ich war so froh, dass wir den Maulwurf endlich los sind. Und jetzt fängst du an, hier Löcher zu graben. Aber bei einer Schatzsuche gräbt man Löcher, Mama. Das ist nun mal so. Also da muss ich Karl recht geben. Oh, aber doch bitte nicht in unserem Garten. Mach das Loch wieder zu und sucht woanders. Ach ja? Und wo? Na, im Preußenpark zum Beispiel. Da ist eine Menge Platz. Aber, Frau Vierstein, es hat gerade ganz doll gepiept. Ja. Und das heißt, dass wir was gefunden haben. Dürfen wir eben nachsehen, was es ist? Bitte, Mama. Na, von mir aus. Aber macht schnell. Dein Vater versteht heute keinen Spaß. Er brütet über einem schwierigen mathematischen Problem. In 5 Minuten ist das Loch wieder zu. Wirklich total geschmeidig, deine Eltern. Das sehen sie normalerweise auch. Los, hilf mir mal. Wieso nimmst du die Hände und nicht den Spaten? Um den Rasen nicht noch mehr zu ruinieren. Ah, oh, verstehe. Komisch, hier müsste doch was sein. Sag mal, die Sonde. Hä? Die hat doch eben ganz schön Alarm gemacht. Ja, und? Naja, wenn du da jetzt nichts findest, ist das Metall, wegen dem sie gepiept hat, vielleicht schon aus der Erde raus. Du hast recht. Guck mal bitte unter den Rasenstücken nach, die ich rausgebuddelt habe. Schon dabei. Na? Bäh! Ein Regenwurm. Entschuldigung. Und sonst? Tada! Ein Spielzeugauto. Immerhin aus Metall. Das muss dein großer Bruder hier vergraben haben, als er klein war. Dann hat er sich die Geschichte mit dem Säbel echt nur ausgedacht. Ganz witzig eigentlich. Finde ich überhaupt nicht. Gregor kann was erleben, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Aber die Idee, im Preußenpark zu suchen, ist doch gar nicht schlecht. Du, die bauen da gerade eine Skaterbahn und haben ein Riesenstück vom Rasen weggenommen. Ach echt? Ja, Mann. Da ist die ganze Vorbuddelarbeit schon gemacht. Maximales Ergebnis. Mit minimalem Aufwand. Ich weiß. Eben. Wir müssen nur noch mit der Metallsonde rübergehen und dann finden wir auf jeden Fall was. Uns bleibt ja wohl nichts anderes übrig. Nein. Schreib Gabi und Tim mal. Vielleicht sind die ja irgendwann mit ihrem Training fertig und haben Lust mitzukommen. Dann können wir uns im Park treffen. Läuft! Schon wenig später waren auch Tim und Gabi vom Schatzsuchfieber gepackt. Jeder der 4 Nachwuchsdetektive war mal an der Reihe und durfte mit der Metallsonde über die aufgeworfene Erde der Baustelle im Preußenpark laufen und sein Glück versuchen. Oskar lief munter neben TKKG auf und ab. Auch er schien das Ganze äußerst spannend zu finden. Bingo! Du hast was gefunden! Echt? Cool, Gabi! Was es wohl ist? Und jetzt? Was muss ich tun? Du gibst mir die Sonde und machst mit dem Pinpointer weiter. Womit? Karl zog einen schwarzen Stab aus der Hosentasche, der aussah wie eine schmale Taschenlampe. Mit dem Pinpointer, Okay. Und was ist das? Das ist auch ein Metalldetektor. Wie die Sonde. Ja, nur dass man hiermit in der Erde stochern kann. Wenn er einen fast durchgehenden Ton von sich gibt, ist man fündig. Alles klar. Dann mal los. Mann, ist das aufregend. Hab ich doch gesagt. Gleich hab ich dich. Stopp! Ja, genau da muss es sein. Gabi suchte vorsichtig mit den Fingern in der losen Erde. Und? Hast du es? Yep. Und zog einen sehr kleinen, kreisrunden Gegenstand hervor. Eine Musketenkugel. Echt? Krass. Was war eine Muskete noch gleich? Musket, kommt das nicht in Kartoffelpüree? Ja, Klößchen. Das ist ein Vorderladergewehr. Ach so. Ja, wurde gegen Ende des 16. Jahrhunderts erfunden. Die Kugeln, die damit abgeschossen wurden, waren meist aus Blei, später aber auch aus Zink. Beides Metalle. Ach, verstehe. Mhm. Und wie alt ist die Kugel hier? Naja, das müsste man genauer untersuchen. Aber so gut wie sie erhalten ist, vielleicht so aus dem 19. Jahrhundert. Irgendwas um 1850 rum. Dann ist das Teil fast 170 Jahre alt. Ja. So ungefähr. Wow. Ja. Aber warum liegt hier wohl eine Gewehrkugel rum? Naja, es kann sein, dass hier früher gekämpft oder gejagt wurde. Der Park war wohl mal ein Waldstück. Wie gut, dass heute Freitag ist und die Bauarbeiter hier am Wochenende nicht weiterbuddeln. Mhm. Wer weiß, was wir noch alles finden. Vielleicht einen Schatz? Oh Mann, das wär's. Na, dann lasst uns weitersuchen. Ja. So richtig erlaubt ist es ja nicht, auf Baustellen rumzulaufen, oder? Ist ja noch gar keine richtige. Genau, die haben ja erstmal nur die Erde aufgerissen und ein Klohäuschen hingestellt. Und abgesperrt ist auch noch nichts. Stimmt. Und Verbotsschilder gibt's auch keine. Und wenn etwas nicht verboten ist... Dann ist es erlaubt. Kann man so sagen, oder? Ja. Ich glaub schon. Wenn es verboten wäre, müsste es ja irgendwo stehen. Tut's aber nicht. Na dann... Bin ich jetzt dran mit Sonde. Ich glaube, Oskar möchte, dass du da drüben mal suchst. Klar, wird gemacht, Oskar. Oh. Oh, der berühmte Schatzsucher, Willi die Sonde Sauerlich. Besser bekannt als Klößchen, ist nun am Drücker. Ja. Hochkonzentriert geht er ans Werk. Tastet sich nach und nach voran. Seine berühmte Spürnase scheint etwas gewittert zu haben. Ein Schokoladenversteck vielleicht? Gleich werden wir es wissen. Noch gibt die Sonde kein Metallsignal von sich. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, wann... Klößchen! Warte, ich helf dir! Ja, bitte! Bis zum Bauchnabel steckte Klößchen plötzlich in einem Erdloch. Die Baustelle schien die eine oder andere Überraschung parat zu halten. Danke, Leute. Also, das war Rettung in letzter Sekunde. So tief ist das Loch auch wieder nicht. Warte. Du machst ja Sachen. Echt nicht ungefährlich hier. Genau. Man müsste das Gelände vielleicht wirklich absperren. Besser wär's. Ja. Aber vorher sondeln wir in dem Loch noch. Los, Klößchen. Wer weiß, auf was du da gestoßen bist. Wenn du meinst. Während Klößchen die Metallsonde in dem Erdloch hin und her bewegte, wurde er von zwei Gestalten beobachtet, die sich hinter einem Baum versteckten. Oh, Treffer! Ich wusste es. Ja, scheint ganz nah zu sein. Oh. Warte mal. Karl legte sich am Rand des Lochs auf den Bauch und tastete in der Erde herum. Da ist was. Moment. Ich hab es. Ein Becher, würde ich sagen. Aus welchem Material ist er? Ist das Zinn? Moment. Karl rieb den Rand des Bechers über das Hosenbein seiner Shorts. Das Metall begann silbrig zu glänzen. Okay. Na? Mach's nicht so spannend. Raus damit. Moment, noch ein weiterer Test? Oh. Warum hast du einen Magneten mitgenommen? Ist doch jetzt völlig egal, Klößchen. Ah, nicht magnetisch, hab ich mir gedacht. Und was heißt das? Oh ja. Tja, Leute, ich würde sagen, dieser Becher ist höchstwahrscheinlich aus purem Silber. Was? Ja. Und genau aus diesem Grund müssen wir den Fund beschlagnahmen. Wie aus dem Nichts waren ein Mann und eine Frau aufgetaucht. Hey! Geht's noch? Was soll denn das? Er gehört uns! Ach. Der Becher gehört der Stadt. Weil er auf, wie sagt man? Öffentlichem Grund und Boden gefunden wurde. Ganz genau, ja. Ach ja. Außerdem müssen wir euch ersuchen... Ersuchen klingt gut. ...euch augenblicklich von dieser Baustelle zu entfernen. Sonst macht ihr euch nämlich strafbar. Und eure Eltern auch. Mein Papi macht sich überhaupt nicht strafbar. Der ist bei der Polizei. Stimmt. Allerdings, ja. Bei der Polizei? Sieh an. Ja. Die muss es ja auch geben, nicht wahr? Will sagen, da habt ihr euch einen kleinen Finderlohn verdient. Bitte sehr. 10 Euro? Für einen Silberbecher? Ich hätte gedacht, der wäre mehr wert. Ist er bestimmt auch. Mhm. Dann wollen wir uns mal nicht lumpen lassen. Los. Leg noch einen drauf. Da. Aber jetzt reicht's auch. Wir brauchen keinen Finderlohn. Nein? Nope. Wie jetzt? Seid ihr sicher? Absolut. Kommt, Leute. Wir müssen dann auch los. Unsere Eltern warten bestimmt schon mit dem Abendbrot. Was, jetzt schon? Ja. Na dann. Ach ja, stimmt. Klößchen, nimmst du die Sonde mit? Ja, klar. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Und Entschuldigung, wir wollten nichts Verbotenes machen. Passiert nicht nochmal. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss, ihr. Macht's gut. Ein seltsames Paar. Findet ihr nicht auch? Bei Gabi, Tim und Karl jedenfalls läuteten alle Alarmglocken. Bei Klößchen nicht wirklich. Sie gucken nicht mehr. Dann ab hinter die Bäume da. Da können wir mir nicht gucken. Okay. Also, kann mir mal einer sagen, was hier überhaupt los ist? Was ist dir an den beiden da gerade aufgefallen, Klößchen? Das waren zwei Leute von der Stadt. Möp. Woher weißt du, dass sie bei der Stadt arbeiten? Weil sie es gesagt haben. Möp, haben sie nicht. Sie haben nur gesagt, dass der Becher der Stadt gehört. Und? Dass er von uns auf öffentlichem Grund und Boden gefunden wurde. Was sie sich wahrscheinlich in dem Moment ausgedacht haben. Ja. Das hat man doch gemerkt. Ja, total. Mhm. Ich nicht. Haben wir gemerkt. Macht aber nichts. Genau, dafür hast du ja uns. Und Oskar natürlich. Der hat's nämlich auch gemerkt. Und das heißt? Dass die beiden nicht bei der Stadt arbeiten. Sondern irgendwas vorhaben. Und was? Das werden wir hoffentlich bald rausfinden. Die Nummer mit dem Finderlohn war auch total daneben. Ja, stimmt. Das Geld hätten wir ruhig nehmen sollen. Der Becher war aus Silber. Hallo. Leute, guckt mal. Die spannen ein Absperrband um das Loch. Wie auf einer Baustelle. Ist ja auch eine. Ach, und sieh mal an, was sie dabei haben. Eine Metallsonde. Echt? Das habe ich eben gar nicht bemerkt. Ich auch nicht. Nee. Jetzt fangen sie an zu sondeln. Das würden Leute von der Stadt nicht machen, oder? Nope. Negativ. Nein. Oh. Wir sollten meinem Papi von der Sache erzählen. Ich habe gerade keine Ahnung, was wir sonst machen können. Gute Idee, Gabi. Ja, finde ich auch. Hat er keinen Dienst? Heute Abend nicht. Dafür arbeitet Mami und Papi will Fußball gucken. In einer Stunde müsste er zu Hause sein. Dann fahre ich schnell zu mir und check eben was. Ich komme danach. Weiß unser Computer was, was wir nicht wissen? Ist nur so ein Gefühl. Hat mit einer gewissen Musketenkugel zu tun. Okay. Dann würde ich gern auch noch bei meinen Eltern vorbei. Hä? Ich habe da auch so ein Gefühl. Ach ja? Was ist los? Ich habe unglaublichen Heißhunger auf ein Stück Schokolade. Das ist interessant, was er da erzählt. Jetzt wird mir so einiges klar. Uns noch nicht? Nee, so gar nicht. Naja, die Polizei hat einen Informanten in der Hehler-Szene. Wo drin? Hä? Endlich mal ein Ausdruck, den meine Tochter noch nicht kennt. Mir sagt das auch nichts. Also? Ein Hehler ist jemand, der gestohlene Sachen weiterverkauft. Und eine Szene ist... Das gibt's im Film. Eine spannende Szene. Hab ich recht? Naja. Ja und nein. Ein Film und auch ein Theaterstück ist natürlich in einzelne Szenen unterteilt. Ja, stimmt. Aber wenn ich von einer Szene im kriminalistischen Sinn rede, ist das eher eine Art Ort oder Gegend, wo Menschen mit ähnlichen Interessen zusammenkommen. Ach so. Im Fall der Hehler-Szene also Leute, die gestohlene Sachen weiterverkaufen. Ja, und natürlich Leute, die selbst Sachen gestohlen haben, sie aber schlecht loswerden können, weil sie eben gestohlen sind. Das ist aber kompliziert. Ja. Können Sie ein Beispiel nennen? Wenn jemand ein Bild stiehlt, ein Kunstwerk aus einem Museum, dann kann er das ja nicht einfach an der nächsten Straßenecke verkaufen. Nee. Sondern er braucht jemanden, der jemanden kennt, der dieses Bild gern haben möchte und bereit ist, viel Geld dafür zu bezahlen. Derjenige, der diese Kontakte hat, ist der Hehler. Verstehe. So. Und was war nun mit eurem Informanten? Tja, Oh, das wird Karl sein. Ich mach auf. Na, das passt doch. Dann muss ich nicht alles zweimal erzählen. Genau. Guten Abend, Herr Glöckner. Hi, Leute. Guten Abend, Karl. Hi. Papi wollte gerade von einem Informanten in der Hehler-Szene erzählen. Oh, spannend. Weißt du, was das ist? Ja, klar. Okay. Also, Papi, leg los. Nun ja, wir kennen da jemanden, der sich in dieser Szene herumtreibt und der uns hin und wieder einen kleinen Hinweis gibt, was so läuft. Oh, praktisch. Und dieser jemand hat uns geflüstert, dass demnächst ein antiker Silberschatz auf dem Schwarzmarkt verkauft werden soll. Ah. Echt? Ist ja ein Ding. Dazu habe ich gleich auch noch eine Geschichte. Aber erzählen Sie erst mal weiter, Kommissar. Tja, das war's eigentlich schon fast. Wir wissen weder, wer das Silber liefert, noch woher stammt. Wir wissen nur, wer es kaufen will. Ach, darf ich fragen, wer? Ja, das darfst du, aber ich sag's dir nicht. Papi. Ein Versuch war's wert. Absolut, Tim. Wenn ich bei meiner Ermittlung nicht ständig die abwegigsten Fragen stellen würde, käme ich keinen Schritt weiter. Aber heißt das denn, dass diese falschen Leute von der Stadt, die wir im Park getroffen haben, einem Schatz auf der Spur sind? Möglicherweise, Gabi. Den wir gefunden haben. Hm. Erstmal war es ja nur ein silberner Becher. Höchstwahrscheinlich war er aus Silber. Genau testen konnten wir es ja nicht. Aber wo ein silberner Becher liegt, ist vielleicht auch noch mehr. Ja, vielleicht. Mhm. Ein Schatz ist ja irre. Mein Schatz. Nein, nicht deiner, sondern der von Johann Jakob Wendelund. Ja, auch genannt der Schnappsack. Was? Wie jetzt? Also, das musst du uns erklären, Karl. Johann Jakob Wendelund war ein Räuber, der von 1845 bis 1853 hier in der Gegend sein Unwesen getrieben hat. Nie gehört. Nee. Hast du das eben zu Hause gecheckt? Yep. Mhm. Ah. Als wir heute Nachmittag die Musketenkugel gefunden haben, da hat bei mir irgendwas geklingelt. Ding dong. Und später ist mir dann eingefallen, dass mein Bruder Gregor mir mal von diesem Räuber erzählt hat. Der Sonnengregor? Ganz genau. Da Gregor aber ab und zu ganz schönen Unsinn redet, habe ich die Geschichte zu Hause nachgelesen. Gregor hat bei uns im Keller einen Haufen Bücher über Räuber rumliegen. Und im Netz steht auch einiges. Aha. Und? Johann Jakob Wendelund, alias der Schnappsack, soll seine Beute in einer unterirdischen Höhle in einem Waldgebiet hier in der Gegend versteckt haben. Genauer gesagt, im Preußenwald. Der heute der Preußenpark ist. Donnerwetter, Karl. Ja, aber heißt das denn dann, dass der Räuberschatz in dem Erdloch versteckt ist? Ich glaube ja. Ich dreh durch. Das Erdloch ist wahrscheinlich nur so eine Art Eingang. Die eigentliche Höhle wird viel tiefer darunter liegen. Ja. Und jetzt holen sich diese beiden blöden Betrüger den Schatz. Menno, Papi, du musst irgendwas machen. Das ist unser Schatz. Ja. Unser Schatz. Na, nun wollen wir die Kirche mal im Dorf lassen. Selbst wenn ihr den Schatz gefunden hättet, würde er noch lange nicht euch gehören, sondern der Stadt oder dem Bundesland. Ihr hättet allerdings wahrscheinlich Anspruch auf einen Finderlohn. Ja, aber Geld ist uns egal. Ach, ja? Total. Es geht um das Abenteuer. Genau. Genau, ein Abenteuer kann man mit Geld nicht kaufen. Wirst du was unternehmen, Papi? Ja, ich werde gleich mal im Polizeipräsidium an der Preußenstraße anrufen. Die Kollegen sollen eine Streife im Park vorbeischicken. Ja, und dann? Müssen sich die Frau und der Mann, die euch den Becher abgenommen haben, ausweisen. Und beweisen, dass sie wirklich bei der Stadt arbeiten. Okay. Was ich mir allerdings nicht vorstellen kann. Nee. Schon allein wegen der Metallsonde, die sie dabei gehabt haben. Stimmt. Bei der Stadt nachfragen können wir leider erst am Montag. Dann wissen wir es hundertprozentig. Und was glauben Sie, Kommissar? Ich vermute, diese Leute im Park sind professionelle Sondengänger, die von der Geschichte des Räuberschatzes gehört haben und gezielt danach suchen. Nur leider seid ihr ihnen zuvor gekommen. Ja, zum Glück. Tja. Aber wieso haben die denn schon rumerzählt, dass sie den Schatz demnächst auf dem Schwarzmarkt verkaufen? Genau. Die wussten doch noch gar nicht, ob sie ihn überhaupt finden. Ja. Anscheinend waren sie sich sehr sicher. Oder sie sind nicht besonders schlau. Oder beides. Unterschätzen sollte man sie jedenfalls nicht. Solche Typen können unter Umständen ziemlich gefährlich werden, wenn sie nicht das kriegen, was sie wollen. Haben wir uns verstanden? Ja, Papi. Haben wir. Ja. Tja, dann ist ja gut. Noch am selben Abend rückte eine Polizeistreife in den Preußenpark aus. An der Baustelle, wo die Skaterbahn entstehen sollte, war allerdings niemand zu sehen. Auch kein rot-weißes Absperrband. Und selbst von dem Erdloch, in dem der Silberbecher gelegen hatte, entdeckten die Beamten keine Spur, auch am nächsten Morgen nicht. Blinder Alarm also. Zumindest für die Kollegen von Kommissar Glockner. Gabis Vater selbst glaubte seiner Tochter und ihren Freunden, konnte allerdings nichts weiter tun, als sich nochmal in der Hehler-Szene umzuhören und seinen Informanten zu befragen. Als TKKG von der Sache erfuhren, war für sie der Fall klar. Sie mussten die Sache selbst in die Hand nehmen. Hi, Leute. Alles klar? Auch schon da? Das wurde aber auch Zeit. Habt ihr mal auf die Uhr geguckt? Sorry, kam nicht früher vom Training weg. Ich auch nicht. Und? Was geht? Einiges. Schaut mal da drüben. Ich weiter rausschauen. Das rutscht uns wieder zurück. Da sind sie ja wieder. War ja klar. Ja. Und das Flatterband haben sie auch wieder gespannt. Gestern Abend hatten sie das Loch anscheinend mit irgendwas abgedeckt. Sonst hätte die Streife es ja bemerkt. Und jetzt graben sie tiefer. Sind ja auch nicht mehr so viele Leute hier. Das heißt, so gut wie keine Zeugen. Wie doof, dass ich Papi nicht anrufen kann. Wenn er undercover unterwegs ist, hat er sein Handy immer aus. Klößchen, undercover bedeutet... Ich weiß, was das bedeutet. Okay. Da hat anscheinend jemand seine Detektivhausaufgaben gemacht. Ja. Es bedeutet, dass der Kommissar sich da, wo er gerade ist, nicht als Polizist zu erkennen gibt. Oh, Respekt, Kollege. Ja, nicht schlecht. Papis Informant weiß natürlich, dass Papi Polizist ist. Aber viele andere Ganoven nicht. Und die müssen es auch nicht erfahren, weil sie ihm sonst nichts verraten würden. Hey, die beiden sind verschwunden. Kann nicht sein. Was? Wie jetzt? Du hast recht. Als hätten sie sich in Luft aufgelöst. Was allerdings relativ unwahrscheinlich ist. Stimmt. Und jetzt? Na, ich gehe nachsehen. Was sonst? Echt? Aber nicht allein. Nö, ich nehme Oskar mit. Eine sehr gute Idee. Okay, von mir aus. Hier, setz meine Cap auf. Oh, danke. Jetzt bist du auch ein bisschen undercover unterwegs. Tu so, als würdest du joggen. Ja, das kriege ich hin. Komm, Oskar, aber sei leise. Sehr gut. Dann los. Sei vorsichtig. Ja. Tim und Oskar liefen ziemlich nah an dem Erdloch mit dem Absperrband vorbei. Kurz blieben sie stehen, horchten und waren schon wenig später zurück bei ihren Freunden. Und? Erzähl! Hä? Unter dem Loch ist tatsächlich eine Höhle. Na also. Ich habe die Stimmen der beiden gehört. Scheint da unten irgendwas gefunden zu haben. Den Schatz! Ich glaub's nicht. Dann waren wir ja ganz nah dran. Nützt uns nur leider nichts. Ja. Leute! Sie sind wieder oben. Ja, guck mal. Haben aber nichts dabei. Nur ihre Metallsonde. Ja. Die hauen ab. Vielleicht holen sie Verstärkung. Glaube ich nicht. Die sehen ziemlich zufrieden aus. Oder sie gehen was essen. Los, Leute. Wir gucken uns die Höhle an. Echt jetzt? Tim hat recht. Wer weiß, wann die zurückkommen. Dann sollte vielleicht einer draußen Wache halten. Das kannst du ja übernehmen, wenn du den Schatz nicht sehen willst. Also ich will ihn sehen. Ich auch. Na, dann kommt. Gut. Los. Einer nach dem anderen kletterten TKKG durch das Erdloch in die darunterliegende Höhle. Stockdunkel war es dort unten. Zum Glück hatten Karl und Klößchen Taschenlampen mitgenommen. Leuchtet mal! So, hier. Ganz schön groß hier. Hätte ich gar nicht gedacht. Den Vieren klopfte das Herz bis zum Hals. Und auch Oskar schien nicht ganz wohl unter seinem Fell zu sein. Jetzt darf nur die Decke nicht einstürzen. Hört sie schon nicht. Die hat 200 Jahre gehalten. Da wird sie nicht ausgerechnet heute runterkommen. Hoffentlich. Da stehen die Schaufeln der beiden. Und was ist das daneben? Leuchte mal, Klößchen. Ja. Ein altes Gewehr, würde ich sagen. Das ist eine Muskete. Bingo, wir sind richtig. Ja. Ist ja irre. Wow. Guck mal, abgebrannte Fackeln. Ob die Sachen vom Schnappsack und seinen Leuten sind? Gut möglich. Und seht mal da! Eine Holztruhe! Ja! Meint ihr, da drin ist... Der Schatz! Was sonst? Oh. Abwarten. Leuchtet mal beide bitte. So. Mist. Abgeschlossen. Oh nein. Und höllisch schwer. Oh. Vielleicht haben die beiden die Truhe nicht aufgekriegt und gehen Werkzeug holen. Ja, vielleicht. Aber wir haben bereits Werkzeug. Ja, haben wir? Tada! Ein Offizierstaschenmesser. Cool. Gehört zur Standardausrüstung jedes Schatzsuchers. So eins wollte ich auch schon immer haben. Ich auch. Das ist das mit der Lupe und dem Kompass, oder? Mhm. Und es hat eine Säge, einen Dosenöffner. Und sogar einen Zahnstocher, Schraubenzieher, Pinzette. Auch irgendwas, womit wir die Truhe aufkriegen? Na klar. Stimmt. Das Teil kann wirklich alles. Wart mal ab. Nimm mal die Lampe, Gabi. Mhm. Im Taschenlampenschein stocherte Karl mit der längsten Klinge des Messers im Schloss der Truhe herum. Und? Siehe da. Na also. Bingo. Los, mach auf. Worauf wartest du? Oh, ich bin total aufgeregt. Was, wenn gar nichts drin ist? Oder nur die alten Unterhosen vom Schnappsack. Tim, jetzt habe ich Bilder im Kopf. Obwohl es dann sehr viele Unterhosen sein müssten, so schwer wie die Truhe ist. Oh, Menno. Wir machen sie gemeinsam auf. Ja. Ja. Auf drei. Eins. Zwei. Drei! Silbermünzen, Becher, Teller, Schmuck. Die Holztruhe war bis zum Rand gefüllt mit dem Silberschatz von Johann Jakob Wendelund. Wie schön. Jetzt habt ihr uns die Arbeit schon zum zweiten Mal abgenommen. Die beiden Schatzjäger. Danke sehr. Da hätten wir das Brecheisen gar nicht holen müssen. Keiner hatte bemerkt, wie sie in die Höhle gestiegen waren. Shit. Das werden wir noch sehen. Tim schnappte sich die Muskete. Keine Bewegung. Und hielt die beiden ungebetenen Besucher in Schach. Na, was sagen Sie jetzt? Nichts, sagen wir da. Das Ding ist nicht geladen. Haben wir eben selbst ausprobiert. Kannst du wieder weglegen. Aber... Wir haben ja noch Oscar. Ja. Denk noch nicht mal dran, Blondie. Denn wir haben das hier. Die Frau richtete einen kleinen silbernen Revolver auf TKKG. Noch Fragen? Oscar, aus! Okay, Sie haben gewonnen. Das war's dann wohl. Bitte nicht. Wir waren so nah dran. Ja. Und jetzt raus hier. Los, nach oben, vorwärts. Du gehst voraus, Lenny. Sehr gerne. Dann kommt der Görn draußen nicht auf die Idee, abzuhauen. Aua, aua. So, Freunde. Dann mal her mit euren Handys. Wir sind nicht Ihre Freunde. Nee. Und unsere Handys geben wir Ihnen auch nicht. Genau. Und außerdem kriegen Sie es mit meinem Vater zu tun. Der ist nämlich bei... Bei der Polizei. Das wissen wir, Blondchen. Oh ja, das haben wir uns gemerkt. Deshalb ja die Nummer mit den Handys. Also her damit. Und zwar ein bisschen plötzlich. Wir haben nämlich noch einiges zu tun. Ja, ja, ja. Wann will der Typ vorbeikommen? Schon gut. In einer Stunde. Bis dahin müssen wir das Zeug da unten rausgeschafft haben. Kein Problem. Los, in den Beutel mit den Handys. Bitteschön. Aber nur unter Protest. Ja. Sehr gut. Die Firma dankt. So, und jetzt rein da. Die Frau wies mit ihrem Revolver auf das Baustellen-Klohäuschen. Na, wird's bald. Das ist nicht Ihr Ernst, oder? Da gehen wir nicht rein. Ich muss außerdem gar nicht. Ich auch nicht. Jenny, ich glaube, du musst etwas deutlicher werden. Sehr gerne. Deutlich genug. Schon gut. Ganz ruhig, okay? Kommt, Leute, wir sind die Klügeren, also geben wir nach. Ja. So wollen wir euch hören. Schön rein da. Und wenn wir mit dem Schatz über alle Berge sind, sagen wir... Dunkel. Vielleicht bei den Bullen Bescheid, wo ihr seid. Aber nur vielleicht. Also, macht's gut. Lenny, die Kette. Sehr gerne. Der Mann verriegelte die Tür des Klohäuschens von außen mit einer Kette und einem Vorhängeschloss. Die Frau steckte sich eine Zigarette in den Mund. Ach ja, und der Revolver. Ist in Wahrheit ein Feuerzeug. Was? Wie bitte? Ein Feuerzeug. Oh nein. Na toll. Und wir haben's geglaubt. Das sah doch total echt aus. Ja. Und was jetzt? Ein Baustellenklo ist nicht unbedingt für vier Leute und einen Hund gemacht. Nein, so schnell wie möglich raus aus dem engen Ding. Ja. In einer Stunde wollen die beiden den Schatz schon an jemanden weitergeben. Und wie sollen wir hier rauskommen? Durch die Tür geht's ja nicht. Hm. Wir können versuchen, das Häuschen umzuwerfen. Was? Vielleicht fällt ja dann das Dach ab. Um dann in der ganzen Soße drin zu liegen? Nee, danke. Ist das eklig. Ja, aber wäre eine Möglichkeit. Abgelehnt. Ja. Stimmt. Wir müssen irgendwie durch die Wand. Und wie willst du das anstellen? Sie mit einem Karatetritt eintreten? Tim macht Judo-Klößchen. Ist doch fast dasselbe. Ist es überhaupt nicht. Hey, wir könnten uns durch die Wand sägen. Sägen? Ja. Und womit? An meinem Taschenmesser ist eine Säge, schon vergessen? Stimmt! Natürlich. Karl, du bist super. Aber die ist doch winzig. Wie lange sollen das dauern? Keine Ahnung. Hast du eine bessere Idee? Nee. Ich auch nicht. Na dann? Eine halbe Stunde lang sägten die vier sich abwechselnd durch die Plastikwand des Baustellenklos, die glücklicherweise nicht sonderlich stabil war. Die beiden Schatzjäger, die zur selben Zeit den Inhalt der Räubertruhe an die Erdoberfläche schleppten, bekamen davon nichts mit. Auf zwei Fahrrädern mit Anhängern transportierten sie ihre Beute ab. In dem mittlerweile dunklen Park konnten TKKG gerade noch die davonfahrenden Rücklichter erkennen. Zu spät. Ein Mist. Zu Fuß holen wir die nie ein. Hätten wir mal die Räder und nicht den Bus genommen. Oskar, was hast du da? Da liegt ein Sweatshirt. So eins hatte dieser Lenny eben an. Hat er wahrscheinlich ausgezogen, weil ihm zu warm war bei dem ganzen Schatzgeschlepp. Ja. Vielleicht kann Oskar Witterung aufnehmen. Ja. Los, Oskar, schnuppe an dem Pulli. Ich glaube, er hat eine Fährte. Na dann ab. Ihr wollt den Typen zu Fuß nach? Auf euren Chauffeur können wir wohl kaum warten. Och. Oskar, halt! Nicht so schnell! Kommt, Leute! Los, Klößchen! Oh, maximales Ergebnis mit minimalem Aufwand hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Hey, wartet auf mich! Weit mussten TKKG nicht laufen. Oskar führte sie schnurstracks in eine Schrebergartensiedlung, nur ein paar Straßen vom Preußenpark entfernt. Gut gemacht, Oskar. Braver Hund. Und jetzt aus. Sei schön ruhig. Da, in dem Vorgarten stehen die Fahrräder mit den Anhängern. Ja, und in der Laube dahinter brennt Licht. Dann sind unsere beiden Schatzjäger bestimmt da drin. Ui, habe ich was verpasst? Noch nicht. Kommt, wir gucken mal durchs Fenster. Ist das nicht zu gefährlich? Ach was, wir gucken nur mal, ob sie es wirklich sind. Und gut. Und wenn, ja? Suchen wir uns jemanden mit einem Telefon und rufen die Polizei. Ist gut, aber wir müssen echt vorsichtig sein. Sind wir doch immer. Dann kommt, Freunde. So leise wie möglich schlichen sich die vier, oder besser gesagt fünf, an die Gartenlaube heran und spähten durchs Fenster. Tatsächlich. Die beiden Schatzjäger hockten auf dem Fußboden und bestaunten das Silber, das auf einem großen Tuch ausgebreitet lag. Halsketten, Münzen, kleine Krönchen, Armbänder, Teller, Becher. All die wertvollen Stücke, die der Räuber Wendelund vor fast 200 Jahren zusammengestohlen hatte. Plötzlich löste sich aus dem Dunkel des Gartens ein Schatten. Eine große Gestalt trat lautlos von hinten an TKKG heran und packte Gabi fest am Handgelenk. Aua, Menno! Das glaube ich jetzt nicht, oder? Papi? Kommissar? Glockner? Allerdings. Oskar, aus! Was machst du denn hier? Ich glaube, die Frage sollte ich besser euch stellen. Das dauert jetzt zu lange, Papi. Ja. Wir hätten dich ja angerufen, aber die beiden da drin haben uns die Handys abgenommen und uns eingesperrt. In ein Baustellenklo? Ja. Das war vielleicht eng da drin. Das können Sie mir glauben. Ja, das erzählt ihr mir alles später. Jetzt muss ich erstmal da rein und mit den beiden verhandeln. Was denn verhandeln? Nehmen Sie sie nicht fest? Noch nicht. Mein Informant hat mich als möglichen Käufer des Schatzes angekündigt und mit den beiden hier verabredet. Wenn ich sie auf frischer Tat dabei ertappe, wie sie einen historischen Schatz, der eigentlich der Stadt oder dem Bundesland gehört, verkaufen wollen, habe ich was in der Hand. Ach so. Meine Kollegen und ich glauben außerdem, dass die zwei mit dieser Masche in ganz Deutschland unterwegs sind und sich schon etliche Schätze ergaunert haben. Das gibt's unglaublich. Solche Fälle gab's immer mal wieder. Die Fundstücke abgegeben haben sie allerdings noch nie. Und das hätten sie gemusst. Können wir irgendwas tun? Ja. Was? Auf den Streifenwagen warten, der jeden Moment hier eintreffen müsste. Dann pass auf dich auf, ja? Immer. Bis gleich. Mit gemischten Gefühlen blieben TKKG zurück. Vor allem Gabi machte sich große Sorgen um ihren Vater. Hoffentlich würde in der Laube alles gut gehen. Guten Abend. Guten Abend. Er ist pünktlich. Sehr gut. Hast du das Geld? Es liegt nicht weit von hier. Gut versteckt. Ich hol's, wenn ich die Ware gesehen habe. Und vorsichtig ist er auch. Gefällt mir. Unser Kontaktmann hat dich empfohlen. Sag, du kaufst öfter historische Schätze an. Ja, das stimmt. Als letztes den von Harald Blauzahn. Den Wikingerschatz. Respekt. Mhm. Dann schau dir mal den hier an. Lenny, hilf mir mal mit dem Tuch. Sehr gerne. Wir präsentieren den sagenumwobenen Schatz von Johann Jakob Wendehals. Für 2 Millionen gehört er dir. Nicht schlecht, oder? Mhm. Ja, sieht gut aus. Nur ist der korrekte Name Wendelund und nicht Hals. Meiner ist übrigens Emil Glockner, Kriminalpolizei. Und ich nehme sie hiermit fest wegen... Die Hände hoch und keine falsche Bewegung. Cool, Ginny. Du bist die Beste. Sie bedroht Papi mit dem Feuerzeugrevolver. Aber er weiß nicht, dass es einer ist. Was machen wir denn jetzt? Ja, wir gehen rein und helfen ihm. Ja. Der Revolver ist nicht echt, Kommissar. Kinder! Das ist ein Feuerzeug. Die Görn und der Köter. Wie kommen die denn hierher? Wir haben sie verfolgt. Und gefunden, weil Oskar so eine gute Nase hat. Verdammt! Das ist nicht wahr, oder? Oh doch, das ist es. Lassen Sie das Ding fallen und nehmen Sie die Hände hinter den Kopf. Ich weiß schon, warum ich Kinder nicht leiden kann. Hey. Mach nichts als Ärger. Also... Den Ärger machen Typen wie Sie doch. Eben. Und außerdem habe ich Ihnen gesagt, dass mein Vater bei der Polizei ist. Mit Kommissar Glockner sollte man sich nicht anlegen. Und mit uns auch nicht. Korrekt, genau. So, ich glaube, das reicht jetzt. Noch nicht ganz, Papi. Was ist denn noch? Die beiden haben was, das uns gehört. Hm? Ja, unsere Handys. Stimmt, die hätten wir fast vergessen. Und? Wo sind sie? Da drüben, in der Tasche. Viel Spaß damit. Dankeschön. Werden wir haben. Mhm. Na, dann holt sie euch. Und wir drei gehen schon mal nach draußen und warten auf die Kollegen. Vorwärts. Ja, ja, schon gut. So, da lass. Gabi, hier ist dein Handy. Danke. Tim? Danke. Und Klößchen? Dankeschön. Und meins ist auch da. Oh. Na, das passt doch. Meine Mutter? Ich schalt mal auf laut. Hallo, Mama? Alles gut, Mama. Ich bin mit den anderen zusammen. Sagt Hallo. Hallo, Frau Vierstein. Guten Abend. Hallo. Hallo, ihr drei. Aber was treibt ihr denn um diese Zeit noch? Karl hätte schon vor einer Stunde zu Hause sein sollen. Oh. Mama, bitte. Ich komme ja bald. Wir sind hier mit meinem Vater, Frau Vierstein. Er hat uns bei der Schatzsuche geholfen. Ach, der Kommissar ist bei euch? Ja. Na, dann bin ich beruhigt. Bringt ihr euch auch nach Hause? Ja, macht er, Mama. Kann aber noch eine halbe Stunde dauern. Bis später dann. Tschüss, Frau Vierstein. Schönen Abend. Ciao. Tschüss, ihr vier. Sorry, Leute, aber wenn ich nur einmal später nach Hause komme und nicht Bescheid sage, dreht meine Mutter schon durch, obwohl Ferien sind. Oh ja, das kenne ich. Ja, ist doch normal. Was hast du denn gesagt, wann wir bei dir sind, Klößchen? Um 9. Tim übernachtet die letzten Ferientage bei mir. Oh, cool. Ja. Meine Mutter muss morgens immer ganz früh raus und ist dann den ganzen Tag arbeiten. Und im Internat ist ja an den Ferien Baustelle. Bis zum ersten Schultag dürfen da nur Handwerker rein. Dann könnten wir doch mal wieder eine Übernachtungsparty bei dir machen, Klößchen. Klar, jederzeit. Aber diesmal bitte ohne Einbrecher. Ja. Sag mal, was macht ihr eigentlich immer noch hier drin? Ihr gehört ins Bett. Und da fahre ich euch jetzt hin. Also, Abmarsch. Und was ist mit dem Schatz? Den holen die Kollegen gleich ab. Die zweite Streife muss jeden Moment hier sein. Aber wir können doch nicht einfach wegfahren und den Schatz unbewacht lassen, Kommissar. Auf keinen Fall. Wir haben ihn gefunden. Aber und jetzt warten wir auch, bis er abgeholt wird, oder? Na klar. So viel Zeit muss sein. Ja. Auf jeden Fall. Ihr Quälgeister. Was geschieht jetzt eigentlich mit dem Schatz, Herr Glockner? Naja, zunächst mal wird er von den Kollegen genauestens untersucht und dann kommt er ins Heimatkundemuseum, vermute ich. Wird wahrscheinlich eine ziemliche Attraktion werden und eine Menge Besucher anziehen. In der Höhle im Preußenpark liegt ja auch noch die Muskete. Ach was. Stimmt, und die alten Fackeln. Das könnte auch alles in die Ausstellung. Ja. Wer weiß, was sich da noch so alles findet. Vielleicht dürfen wir noch mal rein und mitsuchen. Ja, das wäre cool. Ich werde mal schauen, ob sich da was machen lässt. Und vielleicht gibt's ja auch einen Finderlohn. Oh. Obwohl ihr ja gesagt habt, dass ihr kein Geld braucht. Ich glaube, wir brauchen doch welches. Ja? Wozu? Ja? Wir müssen das zersägte Klohäuschen bezahlen. Was? Ups. Oh, da war ja noch was. Oh. Stimmt. Von einem Klohäuschen habt ihr eben kurz erzählt, aber wieso habt ihr es zersägt? Die beiden Ganoven haben uns doch in ein Baustellenklo gesperrt. Ja, und wir mussten so schnell wie möglich wieder raus, um sie zu verfolgen. Da fiel uns ein, dass Karl ja eine Säge an seinem Taschenmesser hat. Ich hab ja vorgeschlagen, das Klo umzuschmeißen, statt es kaputt zu sägen. Jetzt fängt er wieder damit an. Stellt euch das mal vor. Lieber nicht. Wer weiß, wie viele Leute da schon drauf waren. Karl, ich hab Bilder im Kopf. Aufhören. Entschuldigung. Ja, der Finderlohn geht also für ein neues Klohäuschen drauf. Verstehe. Ach, das macht nichts. Wir haben es ja auch kaputt gemacht. Das Abenteuer war's wert. Auf jeden. Ja. Na, euer Lohn wird der Ruhm sein. Die Medien werden die Geschichte lieben. Oh Mann, ich sehe schon die Schlagzeilen vor mir. Kinderdetektive finden Silberschatz des berühmten Räubers Schnarchsack. Was? Der heißt Schnappsackklößchen. Das tut er. Ach ja, stimmt. Was ist denn das eigentlich? Ein großer Sack, in den man früher Lebensmittel für die Reise gepackt hat. Oder auch Diebesgut. Da passt eine Menge rein. Und ein Schnarchsack ist ein Mensch, der ein bisschen langsamer in allem ist. Hey, warum guckt ihr mich alle so an? Tun wir gar nicht, Klößchen. Überhaupt nicht. Nee, alles gut. Sei bitte genauso, wie du bist. Wär ich ja gern. Aber dafür fehlt mir dringend ein Stück Schokolade. Wir sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi Sauerlich. Wie viel er naschen kann, jam, sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cockerspaniel Oscar. Wir sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Wir kennen alle Tricks und haben ihn raus im Weg. Zusammen sind wir TKKG. Das war ein Hörspiel von Europa. Mit den Sprechern Sebastian Fitzner, Felix Strüven, Julian Greis, Lisa Ohm, Peter Kämpfe, Michael Bideller, Frank Jordan, Kerstin Dräger, Eva Michaelis und Christian Stark. Buch Frank Gustavus nach Motiven von Stefan Wolf. Regie Frank Gustavus. Produktion Superhero Audio. Schnitt, Sounddesign und Mischung Alexander Ries. Redaktion Sandra Bromba. Geräusche Martin Langenbach und Alexander Ries. Musik Matthias Kloppe. Cover-Illustration Comic-Con SL. Rahmendesign und Gestaltung KB und B. Weitere Infos unter www.europa-kinderwelt.de.